Warum musstest du sterben, Jesus, Gottes Sohn? Warum hast du ertragen Schläge, Spott und Hohn? Warum flossen die Tränen aus dem treuen Gesicht? Warum hast du gelitten? Das verstehe ich nicht. Warum bleibst du denn stumm stehen? Warum wehrst du dich nicht? Warum zeigst du den Menschen nicht dein Strafgericht? Wie ein Lamm schweigst du stille, lässt den Richtern das Wort in den Augen, das Sehnen nach dem Mensch und Gott. Und ich höre eine Stimme, das tat ich für dich, weil die Menschen ich liebe, opferte ich mich. Auch du kannst heute kommen, danken Jesus dem Herrn. Alles tat er aus Liebe, komme heute zum Herrn, komme heute zum Herrn.